Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott, Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Gott segne dieses Wort. Offensichtlich. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief im ersten Kapitel lesen wir mehr über Gottes Zorn über die Sünde. Und Gott hat es offensichtlich gemacht, also durch die Erschaffung, Gott als Schöpfer. Wenn ihr ins erste Buch Mose geht, gleich im ersten Kapitel, erstes Buch Mose, am Anfang der Bibel, ins erste Kapitel lesen wir alles, was Gott erschaffen hat. Und die Verbindung da ist zu sehen, dass es eben offensichtlich ist, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat und auch die Menschen und Tiere und alles andere, was nun lebt und gedeiht, Pflanzen und vieles mehr. Und es ist eben offensichtlich dadurch, dass Gottes Schöpfung allen Menschen sichtbar ist, wie das Paulus hier im Römerbrief schreibt. Und was passiert ist, eben nachdem Adam und Eva, echte Menschen, echte Situationen, aus dem Garten von Eden verbannt worden sind von Gott, nachdem sie vom Teufel, vom Satan verführt worden sind und dann gegen Gott rebelliert haben und in Sünde gefallen sind, ist es eben so, dass Gottes Schöpfung eben dann nicht mehr so gesehen wird, wie es denn eigentlich ist, wo also Menschen sich der Schöpfung nicht nur annehmen und sich darum kümmern, also um Tiere, Pflanzen und so weiter, aber leider eben dann über die Zeit im Alten Testament hinweg vor allem und auch im Neuen eigene Idole geschaffen haben. Ja? Das ist also ein Resultat aus dem Fall, nachdem der Satan, der Teufel in der Schlange, ja, die Adam und Eva verführt hat, die Versuchung, und sie haben der Versuchung beigegeben und haben gegen Gott rebelliert. Seitdem dann eben, dass Menschen Tiere oder Tierbilder, Abbildungen und auch an Menschen, andere Menschen, auch die Schöpfung vor Gott stellen und Gott ausklammern. Und darauf kommt es an. Also lest nochmal die 10 Gebote durch, ja, in den 10 Geboten. Da heißt es ja eben, dass wir keine Idole haben sollen, außer unserem Herrn Gott. Und das ist eben hier die Verbindung zu Gottes Zorn über die Sünde. Und lest mal durch den Römerbrief, das ganze erste Kapitel. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass eben Gott sich klar dargestellt hat. Es ist offensichtlich für alle Menschen, dass Gott der Schöpfer ist und hinter seiner Schöpfung steht. Und es ist auch offensichtlich, dass wir hier dann verstehen, wie Gottes Zorn sichtbar ist über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Was bedeutet das? So, versteht hier auch, dass es eben nicht nur wir uns Jesus Christus zuwenden, dass es Menschen gibt, die das Böse tun, die außerhalb unseren Glaubensgemeinden stehen. Das ist offensichtlich, ja. Aber eben auch manchmal oder öfter als wir denken, in Glaubensgemeinden stehen und Gottlosigkeit walten lassen und auch die Wahrheit ablehnen. Lest dazu nochmal im zweiten Petrusbrief, also das ist auch im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Und es ist so, dass da Petrus nämlich genau beschreibt, dass Menschen eben Gottes Wort, die Bibel, nicht nur ablehnen, sondern verzerren und die Wahrheit, Gottes Wort ablehnen. Dann eben speziell Paulus und seine Briefe, aber das ist auch alles Gottes Wort. Die Bibel ist wahr von Anfang bis Ende, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Aber speziell, dass Menschen leider Gottes Wort Jesus Christus im Fleische verneinen. Und das ist etwas Böses, das ist bösartig. Und lest dazu, was Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Leute dann versuchen, zum Beispiel Paulus hier in seinem Römerbrief anzugreifen und zu sagen, oh, dieses Kapitel 1 bezieht sich nur auf die Gemeinde zu der Zeit vor 2000 Jahren oder wie auch immer, oder wir müssen die Bibel moderner machen oder wir müssen die Bibel unserem Lebensstil anpassen. Und das ist falsch. Das sind eben leider Leute, die dann fehlgeleitet sind und die Wahrheit ablehnen. Und das ist besonders mit den Paulusbriefen der Fall, wie die Bibel uns das selber sagt, im Petrusbrief. Also geht mal rein, und es ist eine andere Form, wo Gott ist offensichtlich, Gott hat sein Wort uns gegeben als Dreh- und Angelpunkt. Und wir werden dann einfach seine Wahrheiten nicht einfach verändern wollen, nur weil das irgendwie unserem Lebensstil passt. So haben wir keine, so können wir nicht in unserer, erstmal können wir so gar nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus kommen und eine persönliche Beziehung eingehen, sondern wir werden abgelenkt und wir bleiben in der Sünde. Und hoffentlich könnte es auch so sein, dass wir in der Sünde sterben, für alle Ewigkeit von Gott getrennt. Also, lasst euch nicht in die Irre führen. Lest das selber durch, lest den Römerbrief mal durch, das erste Kapitel. Und dann eben, was ich euch eben gesagt habe, Petrus, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16, was er da schreibt. Und dann versteht ihr, warum leider manche Menschen, besonders die Paulus, was Paulus uns schreibt, dann schönreden oder verneinen oder gar ablehnen und verzerren und verdrehen. Und das ist auch wieder offensichtlich da, dass Menschen leider sind, die Wahrheit ablehnen. Und seid auf der Hut, ja, seid wachsam und geht ins Wort, tagtäglich in die Bibel, lest selber weiter durch und vor allem, wer unser Jesus Christus ist, unser Erlöser, der uns für unsere Sünden gestorben ist. Nicht, dass wir dann in Sünde weiterleben, sondern dass wir uns abwenden von der Sünde. Und das ist, was Reue bedeutet, ja, als reuige Sünder. Und dann und nur dann können wir eine persönliche Beziehung mit Christus eingehen. Und nur dann und dann kann er in und durch uns, durch den Heiligen Geist wirken. Und nur dann können wir in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus wachsen und dann auch in seinem Wort tagtäglich mehr und mehr verstehen, was er denn vorhat in unserem Leben. Ja? Und darauf kommt es an. Und das ist also offensichtlich. Gott hat es offensichtlich gemacht in seinem Wort, in der Bibel. Und wir sind dafür sehr dankbar, für all diese Wahrheit. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du es offensichtlich gemacht hast. Ja? Nicht nur, dass du der Schöpfer bist, unser Jesus Christus Schöpfer von allem, von dem Kosmos, von der Erde, von den Menschen, von Tieren und allen Dingen. Du hast das alles erschaffen. Und hilf uns bitte, dass wir uns abwenden vom Bösen und uns auch nicht tricksen lassen, dass das Böse, dass Leute das Gottes Wort verzerren und verdrehen und eben die Wahrheit, nämlich dich selber als Gott im Fleisch und Jesus Christus ablehnen. Und wir beten, dass alle Menschen in der Bibel bleiben und die Bibel lesen und sich nicht beirren lassen durch all diese Falschheiten und Stimmen. Denn Das ist nicht der Grund, warum du uns die Bibel gegeben hast. Und wir können nur in und durch dich als reuige Sünder in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen. Wir danken dir, du hast es offensichtlich gemacht. Und du hast uns dein Wort gegeben, die Bibel, du bist das Wort. Und wir danken dir für all diese Wahrheiten und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.